Er sagte, nein. Vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben. Aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise.